der Kultur. Jazz. Round Midnight. Viele Jazzveranstalter machen im Lauf der Zeit eine schreckliche Entdeckung. Nur mit Liebe zur Musik lässt sich Jazz nicht finanzieren. Man braucht Förderung oder Sponsoren, muss das Programm aufweichen oder Jazz als Beilage zu teurer Kulinarik servieren, um über die Runden zu kommen. Oder doch nicht? Seit 70 Jahren ist das Village Vanguard geblieben, wie es alle lieben, ein Jazzclub, der nicht mehr und nicht weniger als Jazz bietet. Zu Teil 5 der Jazzclub Stories begrüßt sie Round Midnight Henry Altmann. Thank you. als Jerry Mulligans Concert Jazz Band im Dezember 1960 von einer Europatournee in die USA zurückkehrt, da kehrt sie erstmal ein ins Village Vanguard für eine Aufnahme. Geht man im Süden New Yorks die 7. Avenue hinunter, muss man auf dem Gehsteig bei der Hausnummer 178 unter einem dieser typischen Baldachine durch. Der hier ist rot und seit dem 22. Februar 1935 vermutlich schon einige Male ausgewechselt worden, alles andere im Jazzclub Village Vanguard eher nicht. Max Gordon hat 1934 die Location gekauft, The Golden Triangle hieß die, ein Speakeasy in der 7th Avenue South, das er als Village Vanguard dann zu einer Poetenkneipe macht. Geht man heute die schmale, schmoddrige Treppe hinunter, gelangt man in ein 120 Plätze fassendes, dreieckähnliches Gewölbe und in eine Krypta des Jazz. Während der Vorstellung wird Ruhe verlangt. Wir sind ein Jazzclub, keine Plauderstube und wir haben nicht mal Erdnüsse. Steht auf der Village Vanguard Website. Braucht es auch für zarte Musik wie Jade Visions von Bill Evans aus dem Jahr 1961. Das Publikum, das ins Vanguard kommt, das kommt wegen der Musik. Auch Lorraine Gordon, die spätere Frau des Gründers und Betreibers. Der Hauptgrund, warum meine Freunde und ich ins Vanguard gingen, war, dass es Sonntagnachmittags Jam-Sessions dort gab. Da konntest du Lester Young, Ben Webster und die größten Jazzmusiker für 50 Cent Eintritt hören. Lorraine ist es auch, die Jazz im Vanguard in den Vordergrund rückt. Am 14. September 1948 debütiert dort Thelonious Monk vor leerem Haus. Niemand kommt den unbekannten Avantgarde-Pianisten zu hören. Aber Lorraine macht weiter. Im August 1949 spielt die Pianistin Merrill Williams dort. 1957 schließlich wird das Vanguard ein reiner Jazzclub und zu einer Wiege des Jazz. Die Musiker wissen zu schätzen, wenn Geschirrgeklapper nicht ihre Musik übertönt. Sie lieben die Nähe zum Publikum. John Coltrane schreibt etwa in den Liner Notes zu seinem Album Live at the Village Vanguard: Ich mag das Club-Feeling, vor allem eine so intime Atmosphäre wie die im Vanguard. Es ist wichtig, einen wirklichen Kontakt zum Publikum zu haben, denn das ist, was wir versuchen, kommunizieren. Coltrane tut das auf seine Weise. Die Original-LP Live at the Village Vanguard enthält 1961 gerade mal 3 Titel, mehr passen nämlich nicht drauf, wenn Stücke über 15 Minuten lang sind. Derart exzessive Soli bieten Diskussionsstoff. John Tynan schreibt im Downbeat Jazz Magazin: Nennt mich einen Reaktionär, aber ich wurde zum Objekt eines musikalischen Nonsens, der im Namen des Jazz durch Coltrane und seinen Ministranten Eric Dolphy stattfand. Ein Ausschnitt aus Spiritual, einem Titel aus der John Coltrane LP Live at the Village Vanguard von 1961, eine der vielen Aufnahmen aus dem Club, die Geschichte schreiben. Geschichte schreibt, beziehungsweise Geschichten macht auch Charles Mingus dort. Auch im Vanguard ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, jedenfalls nicht, wenn sich Mingus' Mini verdüstert. Der Pianist Horace Parlan über einen denkwürdigen Abend. We were playing once at the Village Vanguard. We had a long-term engagement there. We could never start a set because there would be so much noise going on, people talking and talking and talking. Wir spielten einmal im Village Vanguard, aber wir konnten nie ein Set beginnen, weil es dort so laut war. Die Leute quatschten und quatschten und quatschten. Also brachte Mingus einmal nicht nur seinen Bass mit zur Arbeit, sondern auch ein Schachspiel, einen Plattenspieler und ein Set Spielkarten. Wir fingen also an zu spielen und die Leute redeten wie üblich. Also legte er seinen Bass ab und baute das Schachbrett auf. So begannen wir also ein Schachspiel auf der Bühne, während Elvin hinter seinem Schlagzeug saß und Zeitung las. Es dauerte etwa 10 Minuten, bis die Leute realisierten, wofür sie eigentlich bezahlt hatten. This just went on for about 10 minutes until the audience finally realized what they were paying for. Thank you. Recht kurzer Mingus-Titel, The Mingus Dynasty, am 27. Mai 1984 im Village Vanguard. Der Club verbucht aber auch den längsten Gig der Jazzgeschichte. Thad Jones hat 1963 die Basie Big Band verlassen, arbeitet als freier Arrangeur. Eher so nebenbei probt er einmal die Woche mit drei anderen. Im Lauf der Zeit kommen aber immer mehr Musiker dazu. Jones hat mit seinem Kumpel, dem Schlagzeuger Mel Lewis, plötzlich sowas wie eine Big Band beieinander und einen Stapel neuer oder von Basie abgelehnter Arrangements. Montag ist in der Branche ja traditionell spielfrei, also auch gute Jazzcats verfügbar. Lewis und Jones fragen den Vanguard-Betreiber Max Gordon, ob sie montags mit ihrer Big Band dort spielen können. Der Clubchef ist skeptisch. Aber er gibt im Februar 1966 dem Mel Lewis Thad Jones Orchestra drei Montage. Die gehen ganz gut. Gordon sagt, okay, wir lassen das mal weiterlaufen, solange es läuft. Nach 57 Jahren und 2900 Montagen spielt die Big Band dort noch immer. Get Sassy, das Thad Jones Meldoys Orchestra am 28. April 1967 im Village Vanguard. Die Big Band wird die einflussreichste nach der Swing-Ära und zum Trendsetter aller Jazzclub-Ensembles. Als Jones 1978 nach Europa übersiedelt, macht Lewis allein weiter. Nach seinem Tod 1990 wird daraus das Vanguard Orchestra. Selbst als Rock und Soul in den 1960er Jahren das Popularszepter übernehmen, überall Jazzclubs schließen müssen, bleibt das Vanguard, wo es ist und was es ist, mitten im Village ein Club für den Jazz. Wo andere zu Restaurants mit Live-Jazz als Beilage werden, bildet im Vanguard die Musik weiterhin den Hauptgang, wird sogar zum Aperitif für eine Renaissance. 1976 kehrt der Saxophonist Dexter Gordon nach 15 Jahren aus Europa zurück. Sein Auftritt im Vanguard wird zum Triumph und zur Wiedergeburt des akustischen Jazz. Die keilförmige Form des Vanguard ist ideal für Konzertmitschnitte, Live at the Village Vanguard Legende, Ritterschlag und Verkaufsargument. Bislang etwa 150 Aufnahmen sind dort entstanden, darunter ganze Serien von Bill Evans, Art Pepper, Paul Motion oder Wynton Marsalis. Und auch die aktuelle Jazz-Generation liebt Vanguard Flair und Raum für Live-Aufnahmen, etwa Ambrose Aiken-Musery, John Batiste oder Cecil McLaurin-Salvant. Nicht mal der Tod kann das Vanguard-Leben aufhalten. Max Gordon stirbt 1989. Seine Frau Lorraine schließt den Club für einen Tag. Als sie am 9. Juni 2018 selbst im Alter von 95 Jahren stirbt, übernimmt Tochter Deborah. Die Zukunft des Vanguard also scheint gesichert. Es wird dort weiterhin nur Jazz und keine Erdnüsse geben, keine Experimente, weil ein Jazzclub schon Experiment genug ist, ganz so wie ein im Januar diesen Jahres herausgekommener Titel heißt, der letzte für heute in Round Midnight, Alive at the Village Vanguard, Fred Hirsch und Esperanza Spalding. Die nächste Folge der Jazz Club Stories folgt hier auf NDR Kultur dann am 2. Mai, The Jazz Corner of the World, das New Yorker Birdland. Damit danke fürs Zuhören und gute Nacht. Am Mikrofon war Henry Altmann. At my door, no cards from someone I adore, and yet it seems you are the focus of my dreams. I only wish that I could be your Valentine. There in the middle of my day, you smiled and took my breath away. The sun broke through the moment I laid eyes on you. Oh, how I wish that I could be your friend. The years slip silently away. Somehow I missed the chance to say, it must be clearer now than day, though there'll be songs and poems lovelier than mine. Oh, how I wish that I could be your Valentine. Thank you.